zollfrei für euch. Radio Marabu, Europe's Alternative Music. Nach über 2 Jahren mal wieder zu Gast auf Radio Marabu, Falkenberg, hallo. Hallo. Seit deinem letzten Besuch liegen 2 ereignisreiche Jahre zurück. In diese Zeit fallen 2 Platten, eine Live-Platte, eine Studio-Platte, aber auch ein Zusammenbruch, der dich beinahe in unsere Nekrologe geführt hätte. Was war passiert? Von allem zu viel, also das typische Ding, irgendwie man merkt selber nicht und ja, und dann passiert es irgendwann. Ich sag mal, es ist jetzt lange genug her, dass ich sagen kann, vielleicht war es ganz gut, dass es zu diesem Zeitpunkt passiert ist und einfach so eine Art Warnschuss war, weil seitdem ist das Leben auch ein bisschen anders und auch, glaube ich, besser. Führt mich zur nächsten Frage, wie hast du dein Leben ändern müssen und wie geht's dir derzeit? Fit? Na, ich mache einfach ein bisschen weniger. Also ich mache ein bisschen weniger, konzentriere mich auf das, was wirklich zu tun ist und was ich wirklich tun möchte, vor allen Dingen. Das ist ja die grundsätzliche Frage in unserem Leben sowieso. Also wir sollten sowieso viel mehr das tun, was wir wollen und was uns glücklich macht, anstatt das zu tun, was von uns erwartet wird. Also das Erfüllen von Erwartungshaltung ist, glaube ich, auch so ein Killer. Und ein bisschen weniger machen, wie gesagt, und sich zum Beispiel, also ganz banal, eben auch von Leuten trennen beziehungsweise abgrenzen, die im Prinzip nur rumnerven und nur Energie ziehen und so, das kennt ja auch jeder. Also es gibt ja so Leute, die benutzen ihn dann so als seelischen Müllkasten und es ist nur ein Nehmen und es muss ja immer ein Geben und ein Nehmen sein. Und und da gab es schon einige Leute in meinem Umfeld, die ich jetzt einfach komplett ausgeblendet habe, das ist ganz gut. Wie sieht's aus mit Lastern? Du, die Laster sind nach wie vor, es geht ja immer nur um die Menge, weißt du? Also ich habe mal ein paar Tage, also ich glaube, ich habe 100 Tage mal wieder, das mache ich oft in meinem Leben, mal wieder nicht geraucht zum Beispiel. Also mittlerweile rauche ich sehr viel weniger, also bestimmt weniger als die Hälfte. Das hat auch was damit zu tun, dass man natürlich irgendwann merkt, ja, man raucht sinnlos, so sinnlos rauchen. Dabei ist Rauchen ja eigentlich etwas, was man genießen kann, genauso wie Kaffee trinken oder ich sag mal, Alkohol habe ich nie viel getrunken, das mache ich nur fast gar nicht mehr. Und insofern, also so ein paar Sachen halt. Also ich habe jetzt nicht meine Ernährung umgestellt oder so oder sonst irgendwelchen Quatsch. Also es ist so, ich glaube, dass das einfach, dass der Körper eben das schon sagt, was man tun muss und was zu viel ist. Und wenn ich das Gefühl im Moment habe, es ist irgendwas zu viel, dann mache ich das einfach nicht. Gute Idee. Stressfrei geht's aber doch nicht. 2 Alben liegen vor, die eine live, kurz vor dem Zusammenbruch in Halle aufgenommen, deiner Heimatstadt. Erinnerung an die Konzerte. Naja, das ist, welche Konzerte meinst du jetzt? Die zum Aufzeichnen von dem, von der CD, von der Live-CD, es waren 2, glaube ich, gell? Genau, das waren 2 Konzerte in Halle im Neuen Theater und für mich sollte das eigentlich so eine Art Bestandsaufnahme sein, also wo bin ich jetzt, wo stehe ich jetzt, was ist jetzt passiert und wie ist der Jetztstand und so ist auch die Auswahl der Songs dann auch zustande gekommen für dieses Konzert. Das sind quasi, man könnte sagen, so, also meine bisherige Best-of-Liste sozusagen und ich glaube, das ist ganz gelungen und ich finde, es ein ganz gutes Live-Album geworden und das widerspiegelt eigentlich den Stand der Dinge ganz gut wider. Das wird sich natürlich in 2, 3 Jahren schon wieder anders darstellen, logischerweise. Aber im Moment glaube ich, dass es eine gute Bestandsaufnahme ist. Was war für dich so ein Höhepunkt von den Liedern? Wir spielen jetzt eins. Ich finde ja zum Beispiel, es gibt ja, ich meine, ich habe so viele Alben gemacht, es gibt so viele Songs, die dann auch in Vergessenheit geraten, auch bei den Leuten. Zum Beispiel du willst das nicht hören, finde ich, ist ein wichtiges Lied nach wie vor, weil es eigentlich das, was es uns im Moment umgibt, an allen gesellschaftlichen Problemen eigentlich schon vorwegnimmt. Und wenn man sich überlegt, wann der Song entstanden ist, das ist war vor all dem, was jetzt so deutlich wird. Und das ist ein wichtiger Song nach wie vor, finde ich. Dann werden wir ihn jetzt hören. Falkenberg. 2 Milliarden haben keinen Strom. Unter den weißen Fahnen der Zivilisation. Weit entfernt vom goldenen Fett dieser Erde. Mindestlohngesichter und brennende Pferde. Du willst das nicht hören, du willst das nicht hören. Die Pornografie des Schreckens hat gesiegt und du schüttelst den Kopf, bis er wegfliegt. Du willst das nicht hören. Gedankenarme Leben verläuft sich in der Frist. Weißt du, wie viel Krieg im Augenblick ist? Sie brauchen deine Angst, um siegreich zu sein. Und wer überlebt, kehrt nie wieder heim. Du willst das nicht hören. Die Pornografie des Schreckens hat gesiegt und du schüttelst den Kopf, bis er wegfliegt. Du willst das nicht hören. Gegenwart lässt sich vom Glück korrumpieren. Von der Glückseligkeit die Augen verschmieren. Es gibt kein Dafür mehr, dagegen kaum. Die Zukunft schwebt verloren im sinnfreien Raum. Du willst das nicht hören. Du willst das nicht hören. Die Pornografie des Schreckens hat gesiegt und du schüttelst den Kopf, bis er wegfliegt. Du willst das nicht hören. Du willst das nicht hören. Die Pornografie des Schreckens hat gesiegt und du schüttelst den Kopf, bis er wegfliegt. Du willst das nicht hören. Live Falkenberg, du willst es nicht hören. Diese Live-CD, du hast ja gerade schon erzählt, dokumentiert die Konzerte, die ich auch erlebt habe. Sehr, sehr viele aktuelle oder auch weniger bekanntere Titel, also das sind nicht die ganz, ganz großen Klassiker drauf. Im vergangenen Jahr hast du aber auch viele alte Hits gespielt, ausgewählt von deinen Fans. War das schon lange geplant oder hatte das was mit deiner krankheitsbedingten Auszeit zu tun? Nö, das war einfach mal dran. Also das ist etwas, was ich das Publikum schon lange gewünscht hat. Es gab vor vielen Jahren sowas schon mal, sowas Ähnliches. Und das war einfach mal wieder dran. Und das ist ja auch immer interessant zu sehen, wie sich dann so diese Liste zusammensetzt. Und natürlich kann man sich darauf verlassen, dass ein paar Sachen natürlich immer irgendwie in den Top Ten landen. Aber was ich sehr bemerkenswert fand und für mich natürlich auch sehr sehr ermutigend fand, war, dass viele, vor allen Dingen viele Songs der letzten Alben, also so seit den 2000er Alben so, dass die sehr hoch in offensichtlich in der Beliebtheit der Leute sind. Also es spielen nur noch wenige Songs zum Beispiel aus der Vor-Mauerfall-Zeit eine Rolle. Und die Leute, für die Leute spielen vorrangig Songs eine Rolle, die in den letzten, ich sag mal, 10 bis 15 Jahren entstanden sind. Und das ist natürlich gut. Also die Leute, also mein Publikum hängt offensichtlich nicht in der Zeitschleife rum. Das ist ganz gut zu wissen. Also hast du im Prinzip zum Teil das Publikum erneuert. Welche von diesen alten Songs haben sich gut bewährt? Welche wurden sich da gewünscht oder welche hast du dann nach langer Zeit mal wieder gespielt? Naja, ich sag mal, Eine Nacht und Dein Herz, das sind so die Klassiker, die ich ja auch im Konzert nach wie vor spiele, natürlich in ganz anderen Versionen teilweise. Also wenn wir zum Beispiel Eine Nacht mit der Band spielen, ist das ein völlig anderer Song. Also Raus mit dem Pathos und so ist ein ganz kleines, ruhiges Lied geworden. Dein Herz ist jetzt auf dem aktuellen Album eine ganz andere Abteilung, die finde ich aber heute stimmt für diesen Text. Und ich sag mal, solche Sachen sind natürlich, dadurch, dass sie natürlich auch gespielt werden, sind natürlich irgendwie immer ganz vorne. Aber es sind auch so wichtige Sachen, also für mich wichtige Lieder wie Für Krieger wie uns oder so. Das sind so Sachen, die bei den Leuten ganz oben rangieren, so nah vom nächsten Meer und solche Sachen. Ich habe auch mitgevotet. Ich glaube, ich habe nichts gevotet. Dann Still und Schön und von den Evergreens, ich glaube, Wunderland und Ich bin frei. Und ich würde jetzt mal sagen, wir spielen Ich bin frei von Schallplatte. Das war noch Sternmeißen sogar. Das war Sternmeißen, ja. Genau. Okay. Kaltenberg zu Gast auf Radio Marabu. Im Hintergrund läuft bereits die neue Solo-Platte. Als wir uns das letzte Mal trafen in der wackeren Gemeinde Zedenick, stand ein Flügel und du hast schon ein bisschen drauf rumgeklimpert. Da war schon ein bisschen der Anfang von der neuen Platte, hattest du damals gesagt. Und die fängt ja auch mit einem Instrumental an. Was kannst du in Kürze zu deiner neuen Platte sagen? Geliebtes Leben heißt sie. Naja, im Prinzip ist es kein typisches Konzeptalbum geworden. Es vereint zwar natürlich logischerweise die Betrachtung von Leben, also nicht nur von meinem Leben, sondern natürlich auch vom Leben der anderen, weil wir definieren uns ja auch über die Betrachtung der Leben von anderen. Also wir vergleichen uns und sagen, okay, ja, so würde ich das auch machen oder nee, so würde ich es nicht machen. Und es ist im Prinzip, also das ganz banale Thema Leben, allerdings natürlich gibt es auch da eine Klammer, dass ich natürlich mir gedacht habe, okay, also das hängt vielleicht auch mit diesem Zeitpunkt im Moment zusammen, dass ich einfach natürlich logischerweise als Mensch mit etwas über 50 oder also Mitte 50 nachdenke, was war bis jetzt, was kommt und wie ist der Stand der Dinge? Also so im Prinzip ist es auch eine Art Bestandsaufnahme und das gibt es ja in allen Facetten. Also es gibt ja den Titelsong halt, Geliebtes Leben, also der quasi eine Momentaufnahme des Jetzt ist und natürlich auch eine Vorausbetrachtung mit Staub. Also das hängt ganz einfach damit zusammen, dass Staub ist so entstanden, dass ich mir in den letzten 10 Jahren immer mal wieder sagen musste, wenn ich bei Beerdigungen von Kollegen war oder sowas, dass es schon sehr seltsam ist, dass in solchen Momenten dann Leute auftauchen, auf dem Friedhof oder so, diejenigen, die da begraben werden gerade, also mit Sicherheit nicht haben sehen wollen. Und die können sich aber nicht mehr wehren, die sind ja tot. Und so, und da habe ich mir gedacht, oh nee, das möchtest du aber jetzt nicht und so, was machst du denn da jetzt? Und dann habe ich so gedacht, na klar, du kannst jetzt zum Notar gehen oder so und kannst das alles aufsetzen lassen, was du alles nicht willst und was du willst und so. Und dann habe ich mir gedacht, das ist doch Quatsch, ich bin ja mein eigener Notar. Ich meine, wenn ich jetzt einen Song darüber schreibe, also wenn ich jetzt quasi so eine Art Testament verfasse, dann hören das, also bis ich dann mal wirklich irgendwann gehen werde, so viele Leute, dass dann alle Bescheid wissen. Das ist der beste Schutz, also vor sowas. Sehr, sehr gut. Du hast das Album fast komplett selbst eingespielt. Bisweilen rumpelt es recht rau daher. Da ist eine Prise Neil Young drin, würde ich sagen. So später Neil Young mit Pearl Jam so zusammen, die Phase liege ich da richtig. Du bist ja Neil Young-Fan, das weiß ich. Ja, also ich bin von nichts Fan, aber ich sag mal so, Neil Young ist schon so eine Hausnummer, die, also ich glaube, so ziemlich alles von Neil Young und ich habe aber auch eben alles von Pearl Jam, also ich fand diese ganze Crunch-Ära und so, das fand ich natürlich nochmal ein bisschen aufregend, obwohl es natürlich letztendlich auch nur das ist, was wir im Moment haben, also ein Wiederholen dessen, was schon mal war, also die jungen Bands wiederholen im Moment das, was in den 60er, 70er und 80er Jahren sowieso schon passiert ist und sehr gut und aber andererseits ist es natürlich so, dass ich glaube, dass die Songs einfach teilweise dieses Raue einfach auch brauchen. Und es ist ja so, ich habe das deshalb eingespielt, nicht weil meine Band das jetzt nicht könnte oder so, sondern ich hatte ganz einfach den Plan. Und wenn man einen Plan hat, dann muss man den auch selber ausführen. Und ein Großteil der zum Beispiel auch der Gitarrentracks oder First-Take-Geschichten, also wie man so schön sagt. Also ich habe mich hingestellt und habe das eingespielt und so ist dann auch geblieben. Das ist also eigentlich keine normale Studioproduktion, sondern also ich habe mit mir selber gejammt quasi. Mein Schlagzeuger hat das eingespielt. Wir haben das quasi so gemacht, dass er gespielt hat und ich habe dazu Gitarre gespielt, also E-Gitarre gespielt oder beziehungsweise Akustik oder je nachdem. Und dann ist meistens der Track, den ich eingespielt habe, stehen geblieben und ich habe das andere dann quasi zu meinem eigenen Track gejammt und habe auch, obwohl ich sonst ja immer so sehr akribisch bin und sehr perfektionistisch, diesmal wirklich Sachen gelassen, die hätte ich wahrscheinlich vor 5 Jahren wahrscheinlich nicht in dem Moment, in dem Prozess wahrscheinlich nicht so stehen lassen. Und wenn ich das Album aber heute höre, finde ich es genau richtig. Also ich finde es genau richtig, dass es teilweise Sachen gibt, die eben nicht so extrem perfekt sind und nicht so naja, perfekt sind. Das ist, also es ist, ja, ich glaube, das macht auch den Zauber der Songs teilweise aus, dass es auch ein bisschen rumpelt und rattert und da mal nicht so genau ist eben und so. Und ich glaube, dadurch lebt das Album auch. Das ist, weil das ist ja, normalerweise spielt man ja ein Album, man stellt sich mit der Band ins Album und man spielt das live ein. So läuft es ja eigentlich. Und das wollte ich halt reproduzieren und insofern ist das, glaube ich, ganz gut gelungen, dadurch, dass ich mir kein Copy gemacht habe, wenn ich mich hingestellt habe und eine stöpselt und los. So. Und wahrscheinlich klingt es auch deshalb, sagen ja auch viele, also es klingt extrem live, aber das kann ja eigentlich nicht sein, weil du hast das ja alles nacheinander eingespielt, also ihr overdubbt. Aber das ist, ich glaube, das ist, also das ist ein schönes Kompliment. Ich finde auch, dass es nicht tot produziert klingt. Mir gefällt es auch deswegen auch sehr gut. Und wir spielen jetzt den Titel, der da unsere Nummer 1 mal war, auf Radio Marabu Rodeo Clown. An den Wänden wählen sich Fotos. Wie ein sterbendes Meer. In der Umarmung der Helden fällt ihm das Lächeln immer schwer. Den Tag, der ihm die Knochen brach, hat der Fusel langsam verbrannt. Den Applaus und die Trophäen hat aus seinen Träumen verbannt. Der Rodeo-Clown singt seinen Narben ein Lied von einem Haus am Meer und seiner Göttin, die eigentlich lieber den Sieger liebt. Der Rodeo-Clown singt seinen Narben ein Lied. Seine besten Jahre schon lange nicht mehr gesehen. Und jede Show lässt ihn spüren, es wird Zeit für ihn zu gehen. Der Rodeo-Clown singt seinen Narben ein Lied von dem Haus am Meer und seiner Göttin, die eigentlich lieber die Sieger liebt. Der Rodeo-Clown singt seinen Narben ein Lied. So unbekannt geblieben, dass man ihn nicht vergessen kann. Sein geliebtes Leben schrieb in die Arena für immer sein Monogramm. Der Rodeo-Clown singt seinen Narben ein Lied von dem Haus am Meer und seiner Göttin, die eigentlich lieber die Sieger liebt. Der Rodeo-Clown singt seinen Narben ein Lied von dem Haus am Meer und dem, was für ihn von fremden Siegen übrig blieb. Der Rodeo-Clown